Ihr könnt mich alle mal. Sag nicht ich, sagt Max. Er ist die Hauptperson in unserem Hörspiel. Max ist 7. Und von seiner 4 Jahre alt ist der Paulina genau. Denn sie hat, naja, eine Art ganz besonderen Werkzeugkasten. Meine Schwester hat einen Werkzeugkasten. Und wer sie packt aus, dann biegen sich auf dem Klavier die Tasten. Wo gar nichts erschüttern kann, verkriecht sich unterm Bett. Und die Katze hockt beim Wellensittich auf dem Gardinenbett. Denn meine Schwester hat ne Dua. Dann biegen sich auf dem Klavier die Tasten. Und allen draus kommt die Nervin mit dem schrillen meinen und schreit noch mal leider hoch. Holt Mama raus und holt verdammt weit aus. Doch langsam dämmert's ihr. Sie lässt es lieber sein und packt ihn wieder ein und streichelt mich mit Schleifpapier. Meine Schwester hat nen Werkzeugkasten. Und wehe, sie packt aus, oh yeah. Dann biegen sich auf dem Klavier die Tasten und alles nimmt Reis aus. Verkriecht sich unterm Bett. Und die Katze hockt beim Wellensittich auf dem Gardinenbrett. Denn meine Schwester hat nen Werkzeugkasten. Und wer sie packt aus, dann biegen sich auf dem Klavier die Tasten. Alles nimmt Reis aus. Alles nimmt Reis aus. Und alles nimmt Reis aus. Da gibt es viel Beifall. Wahrscheinlich von älteren Brüdern. Kratzbürste, Nervensäge. Ja, so sind sie, die kleinen Schwestern. Findet jedenfalls auch Max. Ihm könnte Pauline echt gestohlen bleiben. Er ist total sauer auf sie. Und keiner versteht ihn. Außer auch ein kleines Männchen, das im Wald wohnt. Hat keinen roten Mantel und keine schwarze Kappe, er ist grün. Aber er hat eine Menge Ratschläge für große Brüder, die Nase voll haben von kleinen Schwestern. Und man trifft ihn im Wald, da, wo ihr jetzt Max trifft. Mit Och. Kinderhörspiel von Lisa Haug und Gabriele Neumann. Ihr könnt mich alle mal, dachte Max und schüttete seiner Schwester Pauline den Korb Pilze vor die Füße, den er gerade gesammelt hatte. Da kannst du alle haben. Wutentbrannt lief Max den moosigen Waldweg hinüber zur Schule. Hey, Mama, Papa, kommt mal her. Seht mal, wie viele Pilze ich schon wieder gefunden habe. Max kroch, weil die trockenen kleinen Tannen so eng beieinander standen, auf Händen und Füßen ins Dickicht. Ihr könnt mich alle mal. Ihr müsst wissen, dass Max in der Eifel herumkroch. Die Eifel ist ein Teil des rheinischen Schiefergebirges, zwischen Mosel und Kölner Bucht gelegen. Eigentlich wohnt Max in Fühlingen, nicht weit von Köln. In Fühlingen am Fühlinger See. Es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Mama ist eine Verräterin. Papa ist mindestens genauso schlimm. Und Pauline ist das hinterhältigste, frechste und gemeinste Ding von der ganzen Welt. Dabei hat sich so auf das Pilzesuchen gefreut. Die ganze Woche ist geregnet. An diesem Donnerstag aber schien die Sonne. Es war ein warmer, klar Septembertag. Der Vater kam extra früher von der Arbeit und die ganze Familie fuhr frisch in die Eifel. Hier kannte der Vater Geheimstellen, wo die Schnitzel. Wann ist Schluss? Gült. Max robbte durch das Gewonnen und wehe sich hin und gesagt. Ziele, mir wieder bei mir sein, wie ich euch alle sage. Unversehens tat sich eine kleine Lichtung auf und überall standen Pilze. Appetitliche, braun glänzende Buttpilze. Ein paar Kremplinge, leuchtrote Fliegenpilze mit weißen Tupfen und am Baumstamm eine große Hallimasch-Familie. Wer hat die meisten Pilze gefunden und wer den einzigen Steinpilz? Er setzte sich verbittert auf einen Baumstamm und trat gegen die Hallimasche. Ich hab schon wieder einen Pilz. Schau mal, Papa, guck mal, die Pauline. Das geht doch nicht. Keiner so viele Pilze wie ich. Ich hab die allermeisten. Von wegen, wie die alle lügen. Die blöde Ziege kennt keinen Pilz und findet auch keinen. Von mir jedenfalls kriegt ihr keinen einzigen Pilz mehr. Max sprang auf, trampelte die Pilze zu Matsch und konnte gar nicht mehr aufhören. Und da, da, hier und da. Er kickte die großen Fliegenpilze durch die Luft, dass sie in vielen kleinen Stücken zu Boden segelten. Als er gerade wieder Schwung nehmen wollte, um einen besonders prächtigen, grünlich schillenden Knollenblätterpilz wegzuschießen, rutschte er auf einer Nasse aus und knallte rücklings auf den Waldboden. Verdammter Mist! Och, Mann! Och. Du hast mich... Was willst du von mir? Vor ihm stand ein grünes Männlein. Krumm, eine Wurzel, mit wirrem Haarschopf, einem Bart bis auf die Erde, stehenden, bernsteinfarbenen Augen und schaufelförmigen Händen, die leer an dem kleinen Körper herunterhingen. Max starrte ihn mit offenem Mund an. Hey, kannst du nicht schweigen? Also, warum hast du mir offen? Aber ich hab doch gar nichts gesagt. Das Männchen ballte seine Schaufelhände zu Fäusten und begann grünlich zu leuchten. Och, nichts gesagt? Du hast zweimal meinen Namen gerufen. Wie heißt du denn? Ich heiße Och, das weiß doch jeder. Och? Er tischte und kicherte und scheppte es im Wald. Bewegte sich das Gras. Guckte hier und da ein winziges Wesen hervor. Nein, es war nicht zu sehen. Außer dem unglaublich garstige Männchen. Gelipande, eine Spur von Anstand. Was starrst du mich so an? Noch nie einen Waldschrat gesehen. Waldschrat? Meine Güte. Giftswerk. Kobold. Gnom. Max, ich hab mich versteckt. Du sollst mich suchen. Mich seht ihr nicht wieder. Knollenblätter, Hagelwetter, Gift und Galle, Teufelskralle. Ich hab recht, jetzt ist schlecht. Max! Max, wo bist du? Kein Ton. Psst. Genau, sollen die mich suchen, bis sie schwarz werden? Bis sie schwarz werden, das ist gut. Aber weder der Vater noch die Mutter wurden schwarz. Und Pauline sowieso nicht. Sie freuten sich, als sie Max entdeckten und die vielen Pilze in der Schonung. Schmeckt doch gleich doppelt so gut, wenn man das Essen selbst gesammelt hat. Stimmt's oder habe ich recht? Max, jetzt hör endlich auf dem Teller herumzuschreien. Ist doch was. Max, der schöne Löcherpilz da auf deiner Gabel, den hab ich gefunden. Das ist ein Stück von der Krause-Glucke. Die findet man ganz selten. Du mit Sicherheit nicht gefunden. Immer wenn wir essen. Ich geh ran. Hallo? Guten Tag, hier ist Jakob Möller. Kann ich bitte Max sprechen? Hey Möller, ich bin dran. Was gibt's? Oh, ihr esst gerade? Ich kann auch später nochmal anrufen. Nee, kein Problem. Ich hatte eh keinen Bock mehr auf die blöden Pilze. Pilze? Ist doch lecker. Wenn du mitgesammelt hättest, wäre dir auch der Appetit vergangen. Wir sind 3 Stunden durch den beschissenen Wald geirrt, zusammen mit meiner dämlichen Schwester. Die hat so genervt, das ist das letzte Mal, dass ich mit denen mitgegangen bin. Also ich wäre lieber Pilze sammeln gegangen als ins Museum. Meine Eltern haben wieder in so eine blöde Ausstellung geschleppt. Naja, egal. Was gibt's, Möller? Ich wollte fragen, was wir morgen aufhaben. Ich habe vergessen aufzuschreiben. Aber Möller, wir haben gar keinen. Ich hab vergessen. Morgen Tag. Wir haben hier schon. Ja. Im Kopf? Ja, genau. Die werden sich wieder. Ja, genau, richtig. Ist das in Ordnung? Du hast dich so komisch an. Mann, ja, ich hab so einen Schiss vor morgen. Ich kann den blöden Kopfsprung nicht. Ich mach jedes Mal einen Bauchklatscher. Der tut richtig weh. Mein Vater sagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Morgen werden mich alle auslachen. Danke übrigens, dass du die Mädchen erwähnt hast. Hör auf. Du sollst ja nicht vom Für mich ist das aber so. Na, hab mir gedacht. Ich dachte jedenfalls, du bist doch so ein klasse Schwimmer. So im Trocken, nein. Mach dir keinen Stress. Das ist viel leichter, als du denkst. Ich zeig's dir morgen und du machst genau, was ich dir sag. Denkst du, das geht? Ach, kein Problem. Kannst dich drauf verlassen. Max, kann ich Nachtisch haben? Du Möller, ich muss jetzt Schluss machen. Danke. Danke, Max. Und ich hole dich dann morgen ab. Alles klar. Ciao. Ciao. Max konnte gerade noch seinen Schokoladenpudding retten. Immer noch nicht begriffen, wie ungerecht in dieser Familie zuging, sollten sie zumindest darüber nachdenken, warum er weder mit Papa am Computer schon wollte, noch mit Mama Fernsehen gucken mochte. Er zog sich seinen Schlafanzug an, durchquerte bedeutungsvoll, ohne die Eltern und Pauline eines Blickes zu legen, das Wohnzimmer und legte sich, obwohl es erst 7 Uhr war, ins Bett. Du Max, die Pilze haben aber gut geschmeckt. Warum hast du denn gegessen? Lass mich in Ruhe, ich will lesen. Max? Max, komm, wir gehen ins Bad und spielen Ozeandampfer. Du hast alle Passagiere an Bord. Nee, nee. Du willst der Kapitän sein. Wenn du Lust hast, lese ich dir vor. Dazu habe ich keine Lust. Du liest ja immer dasselbe. Gut, dann lese ich eben Schnee vor. Du bist der Kapitän. Ich bin die vielen Passagiere. Ich und meine Puppen. Keine Lust. Hey, wo rennst du mit meinem Schnuffi hin? Gib ihn runter! Oh Gott, der Kapitän war nicht an Deck. Das Schiff ist umgekippt. Hilfe, wer rettet meine Puppen und Schnuffi? Du dicke Ziege, du hast meinen Schnuffi ins Wasser gerissen. Du beschissenes, gemeines Biest. Au, aua, Mama, Papa, der Max haut mich. Hilfe, Hilfe! Was sofort deine Schwester los? Sie hat meinen Schnuffi kaputt gemacht. Das war mein Schnuffi. Der trocknet doch wieder. Und wie sieht der aus wie ein nasser Luftensack? Max schlug außer sich mit dem patschnassen Schnuffi auf die Schwester. So, Max, jetzt reicht's. Ab in dein Zimmer und schäm dich. So ein großer Junge schlägt die kleine Schwester. Sie hat es mit Absicht gemacht. Mit Absicht. Immer macht ihr alles kaputt. Was ist denn hier für ein Geschrei? Misch dich ausnahmsweise mal nicht ein. Der Vater packte den strampelnden Max am Kragen und zerrte ihn in sein Zimmer und setzte ihn aufs Bett. So, für heute Abend reicht es. Wird nicht mehr gespielt, es wird nicht mehr gelesen. Licht aus. Warte, ich krieg dich noch. Ich mach dir Augen kaputt. Ich reiß denen die Haare aus. Max sprang aus dem Bett, machte das Licht wieder an, drehte sich in seinen Vorweisel und stieß dabei gegen das Regal. Nahm das Erstbeste, was ihm in die Finger kam, und schmiss es gegen mir. Er griff seinen Rucksack. Er flog her und ein Buch und noch ein Buch. Rums. Neue Blätter, Hagelwetter, Giftgalle, Teufelskalle. Du hast recht. Die Welt ist schlecht. Hier, der Lego-Kran. Rums. Hier, deine Indianer. Hier, deine Eisenbahn. Die kleine Lokomotive flog gegen die Tür und zerbrach. Meine Eisenbahn. Meine schöne Eisenbahn. Und wer ist daran schuld? Nur Pauline. Weshalb hast du dich denn auf? Wegen Pauline. Na, siehst du. Max sah fassungslos auf seine geliebte Mutter, sackte auf sein Bett und blickte sich verwundert um. So ein widerliches Gör. Wie hältst du das bloß aus? Jetzt erst bemerkte Max das kleine garstige Männchen, das auf dem Mensch-ärgere-dich-nicht-Brett herumwuselte und die umgekippten Spielfiguren seelenruhig wieder aufstellte. Wieder, wir kennen uns doch. Och? Genau. Ich bin hier, weil du gerufen hast. Das eben war genial. Absolut genial. Aber es ist doch alles kaputt. Ja und? Was meinst du, wie die sich alle ärgern? Von wegen. Das Lachen wird dir noch vergehen. Na hoffentlich. Du weißt gar nicht, was ich hier immer mit... Ich kann es mir vorstellen. Schwestern sind die... Ich bin mich auf die zu finden. Von an heimtückisch und gem... Sie hat auch immer mal spielen wollte. Und seit sie laut alles macht mir kaputt. Und ich darf ihr noch nicht mal eine kleben. Der würde ich nicht nur eine kleben, wenn ich du wäre. Die würde ich verdreschen nach Strich und Faden. Ich darf ja nicht. Was ab? Giftzwerg kicherte in sich hinein, trippelte vom Mensch ärgere dich nicht Brett zum Bett, kletterte an Max' Hosenbein hoch bis auf seine Schulter und zog ihn unternehmungslustig am Ohrläppchen. So, und jetzt schmieden wir Rachepläne. Max, lass mich rein, mach auf. Hau ab. Lass sie rein und mach, was ich sag. Na gut. Das Zwerglein schlüpfte blitzschnell unter das Kissen und zischte. Racheplan 1. Und jetzt leg dich wieder hin. Du Max, wieso sagst du nichts? Spielst du gerade wieder gestorben? Das ist mir zu grauslich im Dusteren. Wollen wir Höhle spielen? Oder armer kleiner Hund? Oder so? Sag Geister. Geister. Geister? Also gut, wir spielen Geister. Hu, hu, hu, du ekliges Gespenst. Hol die Taschenlampe. Na, mach schon. Hol sie selber. Hol sie selber. Wie denn? Da komme ich nie hoch. Super, verstehe. Wie super. Wenn ich du wäre, würde ich auf einen Stuhl steigen. Du, Max, ich stehe auf dem Stuhl. Ist immer noch zu hoch. Der Stuhl hat eine Lehne. Was soll ich machen? Wenn ich du wäre, würde ich auf die Lehne steigen. Bravo! Gut gemacht, Max. Im Himmelswillen, was ist denn hier passiert? Aua! Aua, Mama, Papa! Oh, meine kleine Süße. Max, was ist denn hier los? Gar nicht drauf. Gehst du wie gegen dich. Oh, Max hat gesagt, ich soll die Lehne klappen und die Taschenlampe holen. Aua, aua! Oh, meine arme kleine Pauline, meine arme Süße, du blutest. Alles auch kaputt. Da bleibt eine Narbe. Die Mutter nahm Pauline auf den Arm, wiegte sie liebevoll und pustete auf ihre blutende Schramme am Knie. Übermorgen, Schnee. Das hat der Papa nicht gemacht. Max, was ist bloß los mit dir? Ich verstehe dich nicht mehr. Kein Wort. Ja, klar. Da presste Max die Lippen ganz fest zusammen und sagte nichts. Absolut nichts. Den haben wir es aber gegeben. Absolut genial. Racheplan Nummer 1 führt. Ist ja gut, meine Süße. Heute darfst du zu Mama und Papa ins Bett und wir spielen noch ein bisschen Hasenkind, ja? Au ja. In der Nacht Max schlecht. Irgendwie musste er dauernd an Paulines Sturz und ihr aufgeschrammtes Knie denken. Och, och, ich kann nicht schlafen. Och, antwortete nicht. Er sprang auf der Fensterbank von einem Bein aufs andere und trommelte mit seinen Schaufelhänden glückselig auf seinem Bauch herum. Donner, Hagel, Blitz, wir schrate wilder Witz. Krach, Schock, Schauderwerk, ein Glück für Kobold, Bum und Zwerg. Das Gewitter kam immer näher. Der Sturm peitschte die Bäume vorm Haus und die Äste schlugen gegen die Scheibe. Och, och, wo bist du? Der Zwerg hatte seine kleine Knollnase an die Schräge gepresst, wackelte mit den Hüften und starrte verzückt hinaus in die grausige Nacht. Dass er im See schlug, wilde Welle, Regen prasselte, die grellen Blitze zuckten und... Das war ein Treffer. Max kroch ängstlich unter die Bettdecke und wagte kaum zu atmen. Und noch einer, mehr, mehr. Auf einmal wurde es still. Der Wind hatte sich gelegt, Jackie war so vorbei, wie es gekommen. Und Och zog sich in Max einzigen Topf mit dem winzigen Kaktus zurück, grub sich ein Erdschnitt. Steh auf. Auf geht. Ach, meine Güte. Ist das eine Hektik? Ja. Ja, gleich. Ein drittes Mal komme ich nicht. Das wollen wir hoffen. Meine Güte, ist das eine Hektik. Der Junge macht mich noch verrückt. Hast du das gehört? Verrückt. Mit dem Wort mehr sprechen. Der Morgen fängt ja gut an. Dachte Max. Sein Zimmer glich ein Schlachtfeld. Die Bücher und Helm. Federtasche lagen spät am Boden, der Schulrucksack hing verkehrt herum am Regalpfosten. Meine Lokomotive, meine schöne Lokomotive. Da ist dein Schwesterherz draufgeknallt. Max sammelte die einzelnen Teile der Lokomotive zusammen, legte sie behutsam ins Regal, trottete missmutig und ließ sich grußlos auf seinen Stuhl fallen. Mama sah ihn besorgt und traurig an. Pauline aber zeigte wichtigtuerisch ihr Pflaster. Was ist denn los mit dir, Max? Du isst ja nichts. Das schadet dir nichts, dass du nichts isst. Max sah sich erschrocken um. Aber Pauline, noch die Mutter, schien was zu hören. Och saß auf Max Schulter und sah sich neugierig um. Junge, sag doch was. Soll ich dir Schneekuchen heiß machen? Das könnte dir so passen. Ich ess noch einen. Max schloss sich seinen Rucksack an, raste die Treppe runter und knallte die Tür zu. Hallo, Max. Hallo, Möller. Wie siehst du denn aus? Ziemlich übel, würde ich sagen. Wie ein Volltrottel, würde ich sagen. Oder einer meiner Verwandten. Du hast deine Jacke verkehrt rum an und die Hals. Frühstückst du immer wie ein Bi? Danke. Ich kann nur lachen. Mir ist schlecht. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Und dann hatte ich noch so einen gruseligen Traum. Ich stand auf einem Horst und sollte herunterspringen. Mit dem Kopf zuerst. Ich glaube, ich bin schon krank. Keine Panik. Bleib mal stehen und pass auf. So. Erst mal durchatmen. Hier wäre der Startblock. Beine durchdrücken. Ja. Richtig. Kopf auf die Brust. Mhm. Genau. Arme gerade nach vorn. Mhm. Prima. Aber Beine durchdrücken. Okay. Super. Brauchst dich bloß noch abstoßen. Ja, da kann nichts passieren. Nichts. Das ist todsicher. Er könnte seine Badehose verlieren. Was? Wie meinst du das? Verdammt, ich hab mein Schwimmzeug vergessen. Oh Mann, lass mich jetzt bitte nicht im Stich. Meine Güte, ist ein Weichei. Halt die Klappe. Aber ich... Halt die Ohren steif. Bis gleich. Max raste nach Hause, wieder zurück, kam atemlos in der Schule an, hechelte durch die langen Gänge, riss die Klassentür auf und prallte direkt mit dem dicken Steffen zusammen, der ihn so heftig von sich riss, dass er über die erste Bank fiel und mit dem Kopf in Susis Bauch landete. Ruhe! Ruhe! Jetzt ist aber Schluss! Also bitte Ruhe jetzt! Hi Leute! Der Giftzwerg schlüpfte aus Max' Rucksack die Schulbank hoch und schaute sich zufrieden in der tobenden Klasse um, während die Lehrerin, Frau Liebau, vergeblich versuchte, wieder Ruhe herzustellen. Also, Max, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, wir würden ohne dich fahren. Also, das gilt auch für dich. Ruhe jetzt, Herrgott. Max, warum kommst du zu spät? Dann haben wir gesprochen, dass alle pünktlich zum Schwimmunterricht erscheinen sollen. Ja, heute sind dich da, nur du nicht. Stattdessen machst du hier den Klassenkasper. Was soll das? Da wird nicht drauf antworten. Halt den Mund! Ich hab doch gar nichts gesagt. Max, ich warte auf die Antwort. Ruhe. Max sah seinen Freund fragend, aber schien auch nicht zu bemerken. Obwohl der Zwerg gerade dabei war, Jakobs Federtasche einzusuchen. Max, bitte sag uns jetzt, warum du zu spät kommst. Das geht sie gar nichts an. Das geht sie gar nichts an. Das ist Privatsache. Hörte sich Max zu seinem Entsetzen sagen. Das ist Privatsache. Also, findest du, langsam reißt mir die Geduld. Das ist ihr Problem. Das ist ihr Problem. Wie bitte? Es gibt einen riesen Ärger, Max. Sieh an, der Angsthase äußert Bedenken. Ach, halt endlich die Klappe. Sag mal, spinnst du? Dich meine ich doch gar nicht. Ach so, dann war wohl ich gemeint. Messerscharf geschlussfolgert. Schlussfolge. Also, das ist ja wohl die Höhe. Wenn du dich nicht benehmen kannst, dann bleibst du hier. Wer kann sich denn nicht benehmen? Dämliche alte Ziege. Wer kann sich denn nicht benehmen? Dämliche alte Ziege. Schlug sich erschrocken die Hand von dem Mund. Sie tobte und tobte und mit riesen Schritten und bedrohte ihn auf Magnetischen und Schleim. So was mir ja noch gekommen. Dein einziger Buch. Ja, und jetzt hier. Ruhe! Du wirst in der Parallelklasse 2 Stunden Mathe mitmachen. Ja, und wenn hier nicht sofort die Ruhe einkehrt, dann fällt der Schwimmunterricht ins Wasser. Ja. Glücklicherweise hielt auch in den nächsten Stunden wenigstens den Mund. Wahrscheinlich interessierte er sich nicht für Mathe. Erst auf dem Nachhauseweg kroch er vorsichtig aus dem Rucksack und kletterte auf Max Schulter. Das war wirklich sehr interessant in der Schule. Interessant? Weißt du, was ich sage? Das ist alles deine Schuld. Ach, das ist meine Schuld, dass du jetzt der Größte bist in der Klasse. Dass alle von dir reden, dass alle begeistert sind. Halt die Klappe! Halt endlich die Klappe! Tatsächlich verschwand Och vorsichtshalber im Anorak. Er machte sich erst wieder bemerkt, als Max seinen Rucksack in die Ecke seines Zimmers geworfen hatte und sich niedergeschlagen auf sein Bett sinken ließ. Diese Horde widerlicher Kinder und die Lehrerin, die haben wir es aber gegeben, das so schnell nieder. Mäht in der Mitte, lief die Arme, tüfte und psich mit seiner Schaufelhand genüsslich den Ballon vor. Ich kann einen Brief nach Hause. Sei froh, du nicht schwimmen musstest. Bin ich aber nicht. Dann sieh zu, wie du klackst. Mir reicht's. Der Mannhelfer packte den Giftstein unsanft auf den Blumentopf. Lass gefälligst los! Ist das der Dank? Und ging aus dem Zimmer. Och schüttelte verständnislos den Kopf und rief ihm hinterher. Ach, ich habe recht. Die Welt ist... Max atmete tief durch, sich an den Küchentisch zu Pauline und stürzte sich hungrig über sein Lieblings... Spaghetti mit Tomatensauce. Maxi, ich habe mir eine Krone gebastelt. Ich bin eine richtige Presse. Stimmt, prima Presse. Und, wie war Schwimmen? Ist fallen. Die Lehrerin war krank. Nach dem dritten Teller ging es Max schon viel besser. Immer wenn wir gerade essen. Mama, ich muss dir noch was sagen. Das ist mein... Hallo? Ja, der ist da. Max, für dich. Und nicht so... Jakob? Tut mir leid wegen vorhin. Ich war echt blöd drauf. Wieso? Das war absolute Spitzenklasse. Die Liebau ist gar nicht mehr geworden. Und alle sagen, dass sie noch nie so viel Spaß in den Schulen. Mann, dass du dich sowas traust, hätte ich echt nicht gedacht. Ich auch nicht, glaub mir. Wie war's denn beim Schwimmen? 2+. Psst. Jawohl, Arme vor, eine durchdrücken, Kopf ein und los. Es war ganz einfach. Muss ich nur, so wie du vorhin. Super, glaub's nicht. Die anderen waren auch ganz baff. Die haben geklatscht. Mein Vater ist voll aus dem Häuschen. Ich darf eine Zeltparty machen, am Wochenende. Und stell dir vor, die Jungs wollen alle kommen. Also, bis Samstag, so ab 3. 2+, ich fass es echt nicht. Super, ich bin dabei. Ich ruf dich später wieder an. Hattet ihr euch gestritten? Nee, Jakob hat mich am Wochenende eingeladen. Wir dürfen im Garten zelten und Lagerfeuer machen. Komm mit. Zelt mache ich immer am liebsten. Nein, Spatz, du bleibst hier. Sonst sind Mama und Papa ja ganz allein. Und die Jungs wollen auch mal unter sich sein. Was war denn mit deiner Lehrerin? Wieso Lehrerin? Ach, Pauline, ich zelte auch mal mit dir, okay? Oh ja, wann denn? Ach, mal sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja probeweise das Zelt im Wohnzimmer aufschlagen. Oh ja, prima. Okay, ich hol schon mal mein Zelt. Und ich hol den Puppenwagen. Oh Gott. Naja, von mir aus. Vergnügt rannte Max in sein Zimmer und dachte, es ist ja gar nicht verkehrt, das Zelt erstmal probeweise aufzubauen. Doch als er die Tür aufriss, stolperte er und fiel in voller Länge auf den Boden. Verdammt! Es funktioniert. Max rieb sich stöhnend Arme und Beine, sah sich suchend im Zimmer um und sah erst jetzt, dass eine Angelschnur zwischen Schrank und Heizung spannt war. Oh, sag jetzt nicht, dass du das warst. Das ist doch genial. Och lachte, stellte seine Schaufelhände und drehte sich vor Freude im Kreis. Funktioniert Hitler. Oh, was gibt's lachen? Deine niederträchtige Familie gedacht. Jetzt reicht, dann denk ich was. Dann packte noch und setzte ihn ein leeres Marmeladenglas. das eigentlich für Regenwürmer bestimmt war, die er manchmal zum Angeln brauchte. Er drehte den durchlöcherten Deckel zu. Wutentbrannt tobte das Männchen, leuchtete giftig grün und schlug mit den Fäusten gegen das gläserne Gefängnis. Lass mich raus! Lass mich sofort hier raus! Max kletterte unbeeindruckt auf den Schrank, holte das Zelt, zerschnitt mit seinem Taschenmesser die Angelschnur und ging hinaus, ohne Och auch nur eines Blickes zu würdigen. Und wie machen wir das Lagerfeuer? Das stellt ihr euch bitte nur vor. Ärger ist der treue Lohn. Ach, ist es immer schon. Knollenblätter, Haarwetter, Gift und Galle, Teufelskralle. Ich muss sterben, muss verderben. Ach, ich armer Gnom. Irgendwie macht das Spielen mit Pauline doch manchmal Spaß. Fand Max, als er am Abend mit seinem Lieblingsbuch ins Bett ging und auch ganz vergessen hatte. Ich ersticke. Wenn ich dich freilasse, versprich mir, dass du nur noch machst, was ich sage. Och kratzte verzweifelt am Glasrand, war ganz schwach und blass und zitterte. Versprochen. Versprochen. Nur lass mich wieder raus. Das arme Zwerglein tat ihm plötzlich sehr leid. Er schraubte das Glas auf und setzte es vorsichtig auf den Tisch. Kaum war Och befreit, flitzte er in unglaublicher Geschwindigkeit zum Fenster, kletterte die Gardine hinauf und setzte sich hoch oben auf die Stange und fing fürchterlich an zu schimpfen. Dankbarkeit kann man ja nicht erwarten. Oh, wofür soll ich denn dankbar sein? Da fragt man sich ja wirklich, was man hier noch soll. Was ich alles für dich getan habe, zum Beispiel. Halt den Mund. Da kannst du Gift drauf nehmen. Zischte Och, ließ sich an der Gardine wieder herunter, stippelte den Kopf. Das will ein Freund. Antwort's nicht. Und kuschelte sich in seine Decke. Wut entbrannt, kopfüber in die Erde und grub ein. Alles Widerlinge, alles Verräter, langweilig und gemein. Als Max am Morgen aufwachte, schien die Sonne ins Fenster und malte goldene Kringel auf die Wände, auf das Bett und den Schrank. Er sprang auf, schob den Bluff zur Seite, riss das Fenster auf und boxte voller Freude in die Luft. Ja, ja, das ist das ideale Safari-Wetter. Oh, oh. Kannst du nicht ein bisschen Rücksicht schaffen? Och schaufelte sich grummelnd aus der Erde. Er sah ganz erbärmlich aus, knittrig. An seinen fusseligen Haaren klebten Erdklümpchen und er zitterte, als ob die Sonne ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Ich fange jetzt an zu packen. Angelschnur, Haken, Marmeladenglas. Nee, bloß für die Regenwürmer. Oh, Regenwürmer. Die suche ich. Das zeigt jeden Wurm. Echt? Und irgendeine Angel. Ich habe einen Stock. Aber du darfst nichts mehr sagen, wenn ich mit Jakob rede. Ach, Stock. Das ist was für Kleinkinder. Dein Vater hat doch eine richtige Angel. Einen Angelkasten. Die dich doch nicht haben. Er hat auch ein Nachtfernglas. Das kannst du sowieso vergessen. Aber du bist doch sein Sohn. Frühstück ist fertig. Geht's Abendfrühstück. Mama, Papa und Pauline saßen am Frühstückstisch. Hallo, Max. Morgen, Max. Guten Morgen. Und waren sehr vergnügt, mit Patti Mittagessen in den Zoo durfte. Mama, weil sie mit ihrer Freundin Köln fahren wollte, bummeln und einkaufen. Ich habe schon angefangen zu packen. Hey, bleib stehen. Ist hier noch jemand? War auf den Frühstückstisch geklettert und begutachtete die Eier. Aber niemand bemerkte den Kobold. Niemand aus Max. Och marschierte bläsig, er leuchtete grünlich, stützte die Arme in die Seiten und schimpfte. Unglaublich. Die Kleinsten kriegen die größten Eier. Viel größer. Ich will heute gar kein Ei. Och sperrte erstaunt den Mund auf und gab ihnen zum... Danke. Das Ei ist gegessen. Reingefallen, rein. Meinst du mal, du bist Kleinkinderkaffee gehen. Und spielte einen offenen, der sich auf den Hang auf und umarmte seinen Vater. Du bist der beste Vater der Welt. Und ich bin die beste Mutter. Hier, Proviant. Immer wenn wir essen. Sie lief in die Diele zum Telefon. Max holte seinen Rucksack, und Pauline packte sämtliche Puppen und Stofftiere in den Puppenwagen. Heute geht's in den Zoo. Alle liefen hin und her. Hilfe! Hilfe! Ich klebe fest. Unglaublich, wie man hier als Gast behandelt wird. Es kicherte und lachte und zog das strampelnde Männlein von seinem Honigbrot. Das Lachen noch vergehen. Aber Max blieb den ganzen Vormittag vergnügt. Kümmerte sich gar nicht um seinen übellaunigen Begleiter, sondern telefonierte mit allen Freunden, diskutierte ausführlich Zelt und Eiten und packte mindestens 3x2 Uhr und losgehen. Aber diesmal war kein Freund am anderen Ende. Mama, für dich. Wenig später kam die Mutter, blass und mit ernster Miene, in die Küche, nahm den Vater am Arm, sprach leise mit ihm und hatte der Vater die gleiche ernste Miene. Nein, nein, nein, da gehe ich nicht hin. Pauline war dunkelrot angelaufen. Sie warf auf die Erde. Papa und Mama redeten vergeblich auf sie ein. Was war denn geschehen? War plötzlich. Die Eltern wollten nur zu ihm und Pauline sollte bei der Nachin bleiben. Nein, nein! Sie schlug um sich und weinte. Zu der gehe ich nicht, nie wieder. Die Königin immer und die stinkt. Max war das ganze Theater zu viel. Er schulterte seinen Rucksack mit dem Zelt, schnappte die Angel. Tschüss, ich gehe. Bis morgen. Max, warte, nimm mich mit. Max, warte bitte, bis wir wissen, wo Pauline kann. Nur einen Moment noch. Aus dem Moment wurde eine Stunde. Eins. Unerträglich, wie die sich wichtig macht. Ich bin so froh, dass ich die jetzt mal 2 Tage los bin. Max, Max, Max, ich komme mit. Das darf doch nicht wahr sein. Doch es war wahr. Papa hatte bei den Eltern von Job angerufen und gefragt, Pauline darf. Nur für ein paar Stunden, weil es ein Notfall war. Völlig durfte er. Guck mal, spinnst du? Meine Puppen mit, die wollen auch mal zelten. Auf keinen Fall. Doch. Dann bleibst du eben hier. Bleib ich nicht, gehe ich eben alleine. Außerdem bin ich extra eingeladen. Du weißt ja noch nicht mal, wo Jakob wohnt. Aber weiß es, der fährt mich hin. Los geht's, Paulines Puppenwagen. Max, gib das Zelt her. Nee, nee, ich muss noch mal eben um die Ecke auf den Flohmarkt. Ich brauche ein paar Blinker. Aber im Angelkasten sind welche. Die falschen. Ich muss auch auf den Flohmarkt. Angelina braucht noch Nuller. Wir müssen los, jetzt steigt endlich ein. Wenn wir allein zu Jakob gehen, das ist doch nicht weit. Max, mein Großer, auf dich kann ich mich ja verlassen. Hier, nimm das Head, damit wir euch anrufen können. Tja. Tschüss, viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Der Puppenwagen bleibt hier. Deine Freunde lachen sich krumm und schief. Und der kommt doch mit. Kommt er nicht. Kommt er doch. Die kann man einfach nicht ertragen. Genau, die verdirbt einem immer alles. Du bist der Allesverderber. Das ist der Gipfel. Jetzt reicht's. Das Gehör muss weg. Wie weg? Wie? Weg? Auf den Mond schießen. Oder in eine Kröte verwandeln. Ich hasse sie. Max konnte schimpfen, drohen oder betteln. Paul schob ihren Puppenwagen unerschütterlich vor sich her und so kam auf den Flohmarkt. Ich hab's! Wir Puppen. Wer will denn freiwillig eine Schwester? Wenn du deine Blinker kaufst, kauf ich für Angelina einen Schnuller. Pauline steuerte zielgerichtet auf den Puppenstand zu. Die wird verkauft, und zwar sofort. Aber wir geben sie nur zu kinderlieben Leuten. Klar, selbstverständlich. Aber zuerst müssen wir ein Schild malen. Kleine Schwester? Billig abzugeben, nur seriöse Angebote. Schreib Sonderangebot. Die Leute wollen immer Sonderangebote. Max riss den Deckel von einem Papier, der im Gras lag, und kramte aus seinem Rucksack einen Filzstift. Von mir aus können wir gehen. Ich hab den Schnuller. Was schreibst du denn da? Als er hinter Sonderangebot ein dickes Ausrufezeichen machte, stand plötzlich eine adlige Frau vor ihm. Lüste sich auf Stock mit silbernem Knauf und hing ein Ihrkorb und singend. Wie sie die Kosten? Also? Wie viel? Ja, ich weiß nicht. 10 Euro! Ja, ich weiß nicht. Was willst du laufen? Zeig doch mal ihr Fingerchen. Bist du eine Hexe? Oh, die muss noch ordentlich essen. Aber Pauline ist gar nicht... Sag 10 Euro, dann sind wir sie... Also, was ist? Meistens brüllt Pauline. Sie geht allen auf die Nerven. Och, das werde ich ihr schon abgewöhnen. Man darf sie nie anschreien oder schlagen. Das lass mal meine Sorge sein. Pauline ist gar nicht zu verkaufen. Selbstverständlich ist sie das. Nein! Doch! Nein! Pauline! Wo bist du? Pauline! Hallo! Aber Pauline war weg. Und die alte Frau auch. Wie vom Erdboden verschwunden. Pauline! Max erschrock nach allen Seiten um. Überall Menschen. Sie standen, schwatzten, liefen und versperrten ihm die Sicht. Da, ein blauer Anorak. Max lief zwischen den Buden hindurch in eine andere Verkaufsreihe. Pauline! Lass sie doch! Die sind wir endlich los. Und den blöden Puppenwagen auch. Oh Gott, der Puppenwagen. Er rannte zurück zum Angelstand und sah, wie zwei Mädchen Paulines Stofftiere und Puppen aus dem Puppenwagen zerrten. Hände weg! Das ist meiner! Das ist unser Puppenwagen! Die Mädchen sahen ihn ungläubig an und fanden kichernd im Getümmel. Schweißgebadet streifte Max den schweren Rucksack mit dem Zelt ab, legte ihn der über den Puppenwagen. So rannte und stoll er über den Flohmarkt, merkte nicht, wie er Leute anrempelte, hörte nicht, wie ein paar Jungs in gröhlendes Gelächter ausbrachen, umrundete Stände und Buden, kroch die langen Tische. Keine Pauline. Die ist weg und das ist doch gut so. Komm endlich! Ich will Regenwürmer suchen. Ich angeln! Ich selten! Halt Lappe! Ich schlag dich noch zu Mus! Pauline! Erschrocken sprang Och in den Puppenwagen und verkroch sich in den Kissen. Frechheit! Heimtücke! Gemeint! Impertinenz! Haben Sie vielleicht meine Schwester gesehen? Fragte Max den Mann hinter dem Puppenstand. Wie sieht sie denn aus? Klein, aber nicht zu klein. Blonde Fusselhaare. Blauer Anorak. Ja, so eine habe ich gesehen. Da hinten am Würstchenstand. Tatsächlich. Da stand ein blondes kleines Mädchen, die stampfte mit dem Fuß auf, weinte und schrie und schlug wild um. Nein, das war nicht Pauline. Nirgendwo war. Seine Beine wurden weich. Die Angst stieg langsam bach in den Hals. Sein Kopf war ganz leer. Den Puppenwagen. Und ohne dass er es bemerkte, lief Tränen über das Gesicht. Alte Heulsuse, ich verstehe die Welt mehr. Freu dich doch. Och kletterte aus den Federn auf den Rücken, glühte grünlich und lachte schadenfroh. Miststück weg. Einer Giftzwerg, du bist das Miststück. Schrie Max außer sich, riss Och aus dem Puppenwagen, schleuderte ihn weit von sich. Och flog durch die Luft, ruderte verzweifelt mit den dünnen Ärmchen und Beinchen und landete unsanft auf einem Tisch mit allerlei Geschirr, Vasen, Blechelzeug, Zinnsolden, alten Büchern und grellbunten Stofftieren. Knollenblätter, Hagelwetter, Gift und Galle, Teufelskralle, ich hab recht, die Welt ist schlecht. Direkt vor ihm stand das kleine blonde Mädchen, das immer noch schrie und sich wutentbrannt von der Hand der Mutter losriss. Ich bleib aber hier. Immer muss ich machen, was ihr wollt. Och, och, ihr seid so ein. Du hast mich gerufen. Was willst du von mir? Aber ich habe doch gesagt. All das hörte Max nicht mehr. Er hat den Flohmarkt verlassen und rannte mit Paulines Wagen Straße und Fühlingen. Meinst du Pauline? Hast du mehr von der Sorte? Also bei euch ist sie nicht. Hä, wieso denn das? Soll das ein Witz sein? Ja, sollte einer sein. Wir kommen erst morgen. Hey, was war das? Muss nur auf dich? Wird nicht, wirklich gar kommen. Und weshalb nicht, wenn ich frage? Ich kenne Leute, weil meine Eltern... Margaret, er schüttelt das Herz. Flugen sie dann. Sollte die Polizei anrufen und eine Vermisstenanzeige aufgeben. Und wenn sie überfahren worden ist? Ich muss ins Krankenhaus. Nein, besser zur Feuerwehr. Oder nein, doch zur Polizei. Wenn sie nun gekidnappt worden ist, von Gangstern entführt. Ich muss Papa anrufen. Vielleicht hat die alte Hexe sie ja geklaut. Ja, die Hexe war's. Aber es gibt ja keine Hexen. Plötzlich stand Max vor der Gartentür und wusste überhaupt nicht, wie er nach Hause gekommen war. Träume ich? Nein, das war kein Traum. Pauline! Pauline! Auf den Stufen vor der Haustür saß reglos eine kleine Schwester und sah durch ihn hindurch. Bist du verrückt? Weißt du, wie lange ich dich gesucht habe? Und deinen dämlichen Puppenwagen habe ich auch noch mitgeschleppt. Aber Pauline irrte sich nicht. Hast du was? Bist du krank? Max setzte sich neben sie und wollte den Arm um sie legen. Aua, lass mich in Ruhe. Mensch, bin ich froh, dass du da bist. Komm, wir gehen jetzt zu Jakob. Geh doch alleine. Hab gar keine Lust mehr. Wir können doch Ozeandampfer spielen. Ich nicht. Und auch das Zelt bauen. Will nicht. Deine Puppen dürfen alle mit im Zelt schlafen. Wir haben Proviant fürs Wochenende. Kein Hunger. Ich baue das Zelt aber schon mal auf. Von mir aus, sagte Pauline und wartete, bis Max mit dem Zelt in den Garten ging. Dann stand sie auf und beugte sich über den Puppenwagen. Ach, meine arme Angelina. Hast du Hunger? Ja, ist ja gut. Gleich gibt es was zu essen. Ja, meine Süßen, ihr kriegt alle was. Es ist genug da fürs ganze Wochenende. Natürlich. Und heute dürft ihr alle mit Zelt schlafen. Ja, versprochen. Als die Eltern am Abend nach Hause kamen, sahen sie verwundert Max kleines Iglo-Zelt im Garten stehen, beschienen vom großen, runden Mond. Vorsichtig öffnete den Reißverschluss und sahen ihn an. Nein, das musst du dir angucken. Ich lass nicht. Unsere beiden haben sich ganz eng aneinander gekuschelt. Sie schlossen behutsam das Zelt und gingen ums Haus. Ärger mit Ohr. Kinderhörspiel von Lisa Haug und Gabriele Neumann. Max, Odisa Havi. Och, Barbara Rattay, Pauline, Lilly Sahavi, Jakob, Jannis Greff, Mutter, Judith Engel, Vater, Matthias Matschke, Lehrerin, Christine König, ältere Frau, Simone von Sklinitzki, Händler, Johann Jürgens, Mädchen, Lucy Nöllemeier und Schüler der Klasse 5a der Rückertschule. Dieter Mann als Erzähler. Komposition, Wolfgang Loos, Schnitt Eugenie Klesertl, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Patrick Conley, Regie Shani Lasai, Produktion Deutschlandradio Berlin 2004. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. Och, jetzt ist die Geschichte aus. Ja, ich könnte euch ja noch verraten, welches Hörspiel wir als nächstes für euch haben. Soll ich? Ja! Okay, mach ich. Gleich nach der Musik. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot, der Hahn ist tot, Mausetot. Der Hahn ist, der Hahn ist tot, der arme Hahn ist tot, tot wie tot. Er kann nicht mehr schreien, Kokodi, Kokoda. Er kann nicht mehr schreien, Kokodi, Kokoda. Kokokokokokokokodi, Kokoda. Kokokokokokokokodi, Kokoda. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Er kann nicht mehr schreien, Kokodi, Kokoda. Er kann ein Kokodi, aber nicht mehr schreien, Dika. Er kann nicht mehr schreien, Kokoda. Tot, der Hahn ist tot, der Hahn ist tot. Er kann nicht mehr schreien, Kokoda. Er kann nicht mehr schreien, Kokodi, Kokoda. Er kann nicht mehr schreien, Kokodi, Kokoda. Der Hahn ist tot, Mausetot, der Hahn ist tot, Mausetot, tot wie Honigbrot, Mausetot. Nächsten Sonntag ist mal nicht der Hahn tot, sondern der Wolf. Das ist eine gute Nachricht für alle Schafe, auch für Kalle, Locke und René. Aber so ganz ohne Wolf geht es irgendwie auch nicht. Und deswegen bewirbt sich Schaf Kalle um den Job als neuer Wolf. Job? Der große böse Wolf, ein Job. Na klar, Job. Was hast du dir denn gedacht? Du etwa gedacht, er hätte das nur so gemacht? Aus Spaß? Nein, mein Lieber. Der Wolf, das ist kein Spaß. Dazu muss man stark sein. Das ist richtige Arbeit. Da braucht es eine gute Kondition, eine ruhige Hand, eiserne Nerven und so. Schaf traut sich das zu und auch den Job auf Probe. Also zieht er sich das Fell seines Vorgängers über und wird zum Schaf im Wolfspelz. Und er macht den Job gut. Zu gut. Genaues darüber hört ihr dann noch mit dem Vogel am nächsten Sonntag um 13:30. Morgen um die gleiche Zeit beim Kakadu-Infotag und darum, wie es ja den Softwarepreis Tommy gewonnen hat. Ein Preis, den Kinder vergeben für Computer-Kinderspiele und Lernsoftware auf CD-ROM. Jetzt gibt es hier gleich die Musiksalon am Kakadu.